»Machen Sie die Augen zu«, sagte Dr. Wysack. Er war ein kleiner, rundlicher Mann mit einem unglaublich frisierten Haarschopf und breiten Koteletten. Über das Haar kam Johnny nicht hinweg. 1970 hätte sich ein Mann mit so einer Frisur den Weg aus jeder Bar im östlichen Maine freikämpfen müssen. Einen Mann in Wysacks Alter hätte man als reif für die Klapsmühle angesehen. So viel Haar! Mann! Johnny machte die Augen zu. An seinem Kopf waren elektrische Kontakte befestigt, die durch Drähte mit einem EEG an der Wand verbunden waren. Dr. Brown und eine Schwester standen beim Gerät, aus dem ruhig und gleichmäßig ein breiter Streifen Druckerpapier quoll. Johnny hätte am liebsten Marie Michaud als Schwester gehabt, er hatte ein bisschen Angst. Dr. Wysack berührte seine Lider und Johnny zuckte zusammen. »Na, halten Sie still, Johnny, das sind die beiden Letzten. So, jetzt.« »In Ordnung, Doktor«, sagte die Schwester. Ein leises Summen. »Gut, Johnny. Fühlen Sie sich wohl?« »Fühlt sich wie ein Penny auf meinen Lidern an.« »Ja, daran werden Sie sich mit der Zeit schon gewöhnen. Und jetzt lassen Sie mich diesen Vorgang erklären. Ich werde Sie auffordern, sich eine Anzahl von Dingen vorzustellen. Sie werden jedes Mal etwa 10 Sekunden Zeit haben. Alles in allem handelt es sich um 20 Dinge. Haben Sie verstanden?« »Ja.« »Sehr schön. Fangen wir an. Dr. Brown?« »Alles bereit.« »Ausgezeichnet. Johnny, ich bitte Sie, sich einen Tisch vorzustellen. Auf diesem Tisch liegt eine Orange.« Johnny dachte daran, er sah einen kleinen Kartentisch mit stählernen Beinen. Nicht ganz in der Mitte lag eine große Orange mit der Aufschrift »Sunkissed« auf der narbigen Haut. »Gut«, sagte Wysack. »Kann dieses Gerät meine Orange sehen?« »Nein, nun ja, auf symbolische Art. Die Maschine zeichnet ihre Gehirnwellen auf. Wir suchen nach Sperren, Johnny, nach beschädigten Stellen, nach möglichen Hinweisen auf anhaltenden Druck. Und nun möchte ich Sie bitten, keine weiteren Fragen mehr zu stellen.« »Also gut.« »Jetzt stellen Sie sich bitte einen Fernseher vor. Er ist eingeschaltet, empfängt aber keinen Kanal.« Johnny sah den Fernseher, der in seinem Apartment gestanden hatte. Der Bildschirm zeigte hellgrauen Schnee. Die Zimmerantenne war des besseren Empfangs wegen mit Alufolie umwickelt. »Gut.« Die Testreihe ging weiter. Beim 11. Gegenstand sagte Dr. Wysack, »Und nun stellen Sie sich bitte einen Picknicktisch auf der linken Seite eines grünen Rasens vor.« Johnny dachte daran und im Geist sah er einen Liegestuhl vor sich. Er runzelte die Stirn. »Etwas nicht in Ordnung?« fragte Wysack. »Nein, nein, überhaupt nicht«, sagte Johnny. Er dachte angestrengt danach. Picknicks, Winers, ein Kohlengrill. Assoziieren, verdammt, assoziieren. Kann doch nicht so schwer sein, sich einen Picknicktisch vorzustellen. Du hast ja nur Tausende davon in deinem Leben gesehen. Assoziiere dich darauf zu. Plastiklöffel, Plastikgabeln, Pappteller. Sein Vater mit einer Kochmütze auf dem Kopf hält eine lange Gabel in der Hand und trägt eine Schürze mit einem bunten Aufdruck. Der Koch braucht einen Drink. Sein Vater bereitete Hamburger zu. Dann würden alle dort hinübergehen und sich hinsetzen an den... Ah, hier kam er. Johnny lächelte, dann verblasste das Lächeln. Diesmal war das Bild in seinem Geist eine Hängematte. Oh, Scheiße. Kein Picknicktisch? Ist direkt unheimlich. Ich kann einfach nicht... Ich scheine nicht daran denken zu können. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber ich kann es nicht vor meinem geistigen Auge sehen. Ist das unheimlich oder ist es nicht unheimlich? Unwichtig. Versuchen Sie es damit. Ein Globus, der auf der Motorhaube eines Lastwagens steht. Das war leicht. Beim 19. Gegenstand, einem Ruderboot, das am Fuße eines Straßenschildes lag, wer denkt sich eigentlich solche Dinge aus, überlegte Johnny, passierte es wieder. Es war frustrierend. Er sah einen Strandball neben einem Grabstein liegen. Er konzentrierte sich härter und sah eine Autobahnüberführung. Wysack beruhigte ihn, und ein paar Minuten später wurden die elektrischen Kontakte von Johnnys Kopf und Augenlidern entfernt. »Warum konnte ich mir diese Dinge nicht vorstellen?«, fragte er und sah dabei von Wysack zu Brown. »Worin besteht das Problem?« »Das lässt sich nicht so ohne weiteres mit Sicherheit sagen«, sagte Brown. »Es könnte sich um eine Art örtlicher Amnesie handeln. Es könnte auch sein, dass ein winziger Teil ihres Gehirns bei diesem Unfall beschädigt oder zerstört wurde. Ich meine natürlich nur ein mikroskopisch winziges Teilchen. Wir wissen nicht genau, worin das Problem besteht, aber es ist offensichtlich, dass sie eine Anzahl von Erinnerungsspuren verloren haben. Wir sind zufällig auf zwei gestoßen. Wahrscheinlich wird es noch mehr geben.« Wysack sagte prompt, »Sie hatten als Kind eine Kopfverletzung, ja?« Johnny sah ihn zweifelnd an. »Da ist eine alte Narbe«, sagte Wysack. »Es gibt eine Theorie, Johnny, die von vielen statistischen Forschungen unterstützt wird. Forschungsarbeiten, die noch lange nicht abgeschlossen sind«, sagte Brown beinahe spitz. »Das ist wahr. Aber diese Theorie besagt, dass Leute, die dazu neigen, erst nach langer Zeit aus dem Koma zu erwachen, meistens früher schon mal eine Kopfverletzung erlitten haben. Als hätte das Gehirn als Resultat der ersten Verletzung eine Anpassung vorgenommen, die es ihm erlaubt, die zweite zu überleben.« »Das ist nicht bewiesen«, sagte Brown. Er schien zu missbilligen, dass Dr. Wysack es überhaupt ausgesprochen hatte. »Die Narbe ist vorhanden«, sagte Wysack. »Können Sie sich nicht daran erinnern, was mit Ihnen passiert ist, Johnny? Sie müssen damals das Bewusstsein verloren haben. Sind Sie vielleicht mal die Treppe heruntergefallen? Ein Fahrradunfall? Der Narbe nachzuschließen müssen Sie damals noch sehr jung gewesen sein.« Johnny dachte angestrengt nach, dann schüttelte er den Kopf. »Haben Sie meine Eltern danach gefragt?« »Beide können sich nicht an irgendeine Kopfverletzung erinnern. Fällt Ihnen auch nichts ein?« Einen Augenblick fiel Johnny etwas ein, eine Erinnerung an Rauch, schwarz und rußig und nach verbranntem Gummi stinkend, kalt. Dann war's wieder weg. Johnny schüttelte den Kopf. Wysack seufzte und zuckte mit den Schultern. »Sie müssen müde sein.« »Ein bisschen.« Brown setzte sich auf die Kante des Untersuchungstischs. »Es ist 11:15. Sie haben heute Vormittag sehr hart gearbeitet. Dr. Wysack und ich werden Ihnen gern noch ein paar Fragen beantworten, wenn Sie wollen. Dann gehen Sie wieder auf Ihr Zimmer hinauf und machen ein Nickerchen. Okay?« »Okay«, sagte Johnny. »Die Bilder, die Sie von meinem Gehirn gemacht haben...« »Der CAT-Scan«, nickte Wysack, »computerisierte Axialtomographie.« Er holte eine Schachtel Tic-Tac hervor und schob sich drei in den Mund. »Der CAT-Scan besteht eigentlich aus einer Reihe von Gehirnröntgenaufnahmen, Johnny. Der Computer setzt die Bilder um und...« »Was hat es Ihnen gesagt? Wie lange habe ich noch?« »Was soll das heißen, wie lange Sie noch haben?« fragte Brown. »Klingt wie ein Dialogfetzen aus einem alten Film.« »Ich habe gehört, dass Menschen, die aus lang andauernden Komas erwachen, meistens nicht mehr lange leben«, sagte Johnny. »Sie erleben einen Rückfall. Wie eine Glühbirne, die noch einmal hell aufleuchtet, bevor sie ganz ausgeht.« Wysack lachte bellend. Es war ein herzliches, brüllendes Lachen, und es war ein Wunder, dass er nicht an seinen Tic-Tacs erstickte. »Wie melodramatisch!« Er legte eine Hand auf Johnnys Brust. »Denken Sie, Jim und ich sind Babys auf diesem Gebiet? Nee, wir sind Neurologen. Was ihr Amerikaner hochgezüchtete Spezialisten nennt, das bedeutet, wir sind nur stupide, was die Funktionen des Gehirns anbelangt, und nicht vollkommen arglose Ignoranten. Also will ich Ihnen sagen, ja, es gibt Rückfälle. Aber bei Ihnen wird es nicht dazu kommen. Ich glaube, das können wir sagen, Jim. Ja, richtig?« »Ja«, sagte Brown. »Wir haben keine nennenswerten Verletzungen gefunden, Johnny. In Texas gab es einen Fall, der Mann lag 9 Jahre im Koma. Heute ist er Bankangestellter und diesen Job hat er schon seit 6 Jahren. Vorher war er 2 Jahre Kassierer. In Arizona lebt eine Frau, die 12 Jahre weg war. Irgendetwas ging bei der Anästhesie schief, während sie in den Wehen lag. Sie sitzt heute im Rollstuhl, aber sie lebt und ist geistig gesund. Sie erwachte 1969 und lernte das Baby kennen, das sie 12 Jahre zuvor zur Welt gebracht hatte. Das Baby war in der 7. Klasse und hatte ein Zeugnis mit Auszeichnung. »Werde ich auch im Rollstuhl sitzen müssen?«, fragte Johnny. »Ich kann die Beine nicht strecken. Mit den Armen geht es etwas besser, aber meine Beine...« Er verstummte kopfschüttelnd. »Die Sehnen haben sich verkürzt«, sagte Wysack. »Verstehen Sie? Daher krümmen sich komatöse Patienten in die Haltung, die wir präfötal nennen, aber wir wissen heute schon wesentlich mehr als früher über den körperlichen Verfall, der im Koma stattfindet, und können besser dagegen angehen. Sie wurden regelmäßig von den Krankengymnasten des Krankenhauses untersucht und behandelt, auch während sie schliefen. Und verschiedene Patienten reagieren verschieden auf das Koma. Bei Ihnen war der Verfall sehr langsam, Johnny. Wie Sie gesagt haben, sind Ihre Arme bemerkenswert beweglich. Aber es gibt Verfallserscheinungen. Soll ich Sie belügen? Na, ich glaube nicht. Es wird lange und schmerzhaft werden. Sie werden Tränen vergießen. Sie werden Ihren Therapeuten hassen. Sie könnten sich in Ihr Bett verlieben. Und es wird Operationen geben. Wenn Sie besonderes Glück haben, vielleicht nur eine, möglicherweise aber auch 4, um die Bänder wieder zu strecken. Diese Operationen sind noch ziemlich neu. Sie können vollen Erfolg haben, teilweisen oder überhaupt keinen. Aber ich glaube, Sie werden wieder gehen können, so Gott will. Ich glaube zwar nicht, dass Sie jemals wieder Skilaufen oder über Hürden springen können, aber Sie werden wieder laufen und bestimmt schwimmen können. Danke, sagte Johnny. Er empfand plötzlich eine Welle von Zuneigung für diesen Mann mit dem Akzent und dem merkwürdigen Haarschnitt. Er wollte irgendetwas als Gegenleistung für Wysack tun, und mit diesem Gefühl kam gleichzeitig das Bedürfnis, beinahe das zwingende Verlangen, ihn einmal zu berühren. Er streckte plötzlich die Hände aus und nahm Wysacks Hand zwischen seine beiden. Die Hand des Arztes war groß, zerfurcht und warm. »Ja?« fragte Wysack freundlich. »Und was soll das?« Die Dinge änderten sich jäh. Es war unmöglich zu sagen, wie, nur schien Wysack auf einmal sehr klar zu sein. Wysack schien ganz im Vordergrund zu stehen und sich in hellem Licht abzuzeichnen. Sein Gesicht wirkte wie ein Relief, bis ins allerkleinste Detail erkennbar, und jede Linie in diesem Gesicht erzählte eine Geschichte. Er begann zu verstehen. »Ich möchte Ihre Brieftasche«, sagte Johnny. »Meine...« Wysack und Brown wechselten verblüffte Blicke. »In Ihrer Brieftasche ist ein Bild von Ihrer Mutter, und das muss ich haben«, sagte Johnny. »Bitte.« »Woher wissen Sie das? Bitte!« Wysack sah Johnny einen Augenblick ins Gesicht. Dann griff er langsam unter den weißen Kittel und holte eine alte, abgegriffene Lord Buxton heraus, die längst ihre ursprüngliche Form verloren hatte. »Woher wussten Sie, dass ich ein Bild meiner Mutter bei mir trage? Sie ist tot, sie ist gestorben, als die Nazis Warschau besetzten.« Johnny riss Wysack die Brieftasche aus der Hand. Er und Brown schienen verwirrt. Johnny machte sie auf, ignorierte die Plastikhüllen für Bilder und kramte stattdessen mit den Fingern hastig im hinteren Fach herum. Visitenkarten, quittierte Rechnungen, ein geplatzter Scheck, eine alte Eintrittskarte zu einer politischen Veranstaltung. Schließlich fand er einen kleinen, in Plastik eingefassten Schnappschuss. Das Bild zeigte eine junge Frau mit einfachem Gesicht, das Haar unter einem Tuch zurückgestrichen. Ihr Lächeln war strahlend und jugendlich. Sie hielt einen kleinen Jungen an der Hand, neben ihr stand ein Mann in der Uniform der polnischen Armee. Johnny nahm das Bild zwischen beide Hände und schloss die Augen, und einen Moment war da nur Dunkelheit. Dann kam ein Wagen aus dieser Dunkelheit, Nein, kein gewöhnlicher Wagen, ein Leichenwagen. Ein von Pferden gezogener Leichenwagen. Die Lampen waren mit schwarzen Tüchern verdunkelt. Natürlich war es ein Leichenwagen, denn sie waren zu Hunderten gestorben, ja zu Tausenden. Keine Gegner für die Panzer, die Wehrmacht. Kavallerie des 19. Jahrhunderts gegen Panzer und Maschinengewehre. Explosionen, Schreie sterbender Menschen, ein Pferd mit herausgeschossenen Eingeweiden und wild rollenden Augen, in denen das Weiße zu sehen ist, dahinter eine umgestürzte Kanone, und immer noch kommen sie. Wysack kommt, der in den Steigbügeln steht, das Schwert hoch in den strömenden Regen des Spätsommers von 1939 gehoben. Seine Männer folgen ihm, stolpern durch den Schlamm, der Geschützturm des Nazi-Panzers folgt ihm, nimmt ihn aufs Korn, hat ihn im Visier, feuert. Und plötzlich ist er unterhalb der Taille verschwunden. Das Schwert fliegt aus seiner Hand, weiter unten an der Straße liegt Warschau. Der Nazi-Wolf ist los in Europa. »Wirklich, wir müssen dem ein Ende bereiten«, sagte Brown. Seine Stimme klang distanziert und besorgt. »Sie regen sich zu sehr auf, Johnny.« Die Stimmen kamen aus weiter Ferne, aus einem Korridor in die Zeit. »Er hat sich in eine Art Trance versetzt«, sagte Wysack. »Heiß hier«, er schwitzte. Er schwitzte, weil die Stadt in Flammen steht, Tausende fliehen, ein Lastwagen rumpelt donnernd von einer Seite zur anderen eine gepflasterte Straße hinab, und auf der Pritsche des Wagens sind winkende deutsche Soldaten mit getarnten Stahlhelmen, und die junge Frau lächelt jetzt nicht mehr, sie flüchtet. Kein Grund, nicht zu flüchten. Das Kind ist in Sicherheit gebracht worden, und jetzt fährt der Lastwagen auf den Bürgersteig. Der Kotflügel streift sie, zerschmettert ihre Hüfte und schleudert sie durch eine Schaufensterscheibe und in einen Uhrenladen, und alles beginnt zu schlagen, zu läuten, zu schlagen. Die Zeit ist 6 Uhr, sagte Johnny gepresst. Er hatte die Augen verdreht, bis das Weiße zum Vorschein kam. 2. September 1939 und alle Kuckucksuhren schlagen. »Oh mein Gott, was ist das?« flüsterte Wysack. Die Krankenschwester hatte sich bis zur EEG-Konsole an der Wand zurückgezogen, ihr Gesicht war blass und verängstigt. Alle haben jetzt Angst, weil Tod in der Luft liegt. Er liegt an diesem Ort immer in der Luft, in diesem Krankenhaus. Geruch nach Äther. Sie schreien an diesem Ort des Todes. Polen ist tot. Polen ist im Blitzkrieg der Wehrmacht gefallen. Zertrümmerte Hüfte. Der Mann im nächsten Bett ruft nach Wasser. Ruft, ruft, ruft. Sie erinnert sich. Der Junge ist in Sicherheit. Was für ein Junge. Sie weiß es nicht. Was für ein Junge. Wie heißt sie? Sie kann sich nicht daran erinnern. Nur dass der Junge in Sicherheit ist, sagte Johnny gepresst. »Wir müssen dem ein Ende bereiten«, wiederholte Brown. »Und wie sollen wir das machen?«, entgegnete Wysack mit schneidender Stimme. »Es ist schon zu weit fortgeschritten, um...« Verhallende Stimmen, die Stimmen sind unter den Wolken, alles ist unter den Wolken, Europa ist unter den Wolken des Krieges, alles ist unter den Wolken, nicht nur die Gipfel, die Berggipfel der Schweiz. Schweiz, und jetzt lautet ihr Name Borenz. Ihr Name lautet Johanna Borenz, und ihr Mann ist Techniker oder Ingenieur oder Architekt, wer auch immer die Brücken baut. Er baut in der Schweiz, und dort gibt es Ziegenmilch, Ziegenkäse. Ein Baby. Oh, die Wehen sind schrecklich, und sie braucht Drogen, Morphium. Diese Johanna Borenz wegen der Hüfte, der gebrochenen Hüfte. Sie hat sich gebessert, ist eingeschlafen, aber jetzt erwacht sie und beginnt zu schreien, während sich das Becken weitet, um das Baby herauszulassen. Ein Baby, 2 und 3 und 4. Sie kommen nicht alle auf einmal. Nein, sie sind die Ernte von Jahren. Sie sind die Babys, lispelte Johnny, und jetzt sprach er mit einer Frauenstimme, nicht mit seiner eigenen. Es war die Stimme einer Frau. Dann kam gesungenes Kauderwelsch aus seinem Mund. »Was »Im Namen Gottes«, begann Brown. »Polnisch, das ist Polnisch«, rief Wysack. Die Augen quollen ihm fast aus dem Kopf, sein Gesicht war totenblass. »Es ist ein Wiegenlied und es ist Polnisch, mein Gott, mein Christus, was haben wir da bloß?« Wysack lehnte sich nach vorne, als wollte er mit Johnny die Jahre überbrücken, als könnte man sie überspringen. Als könnte man über Brücken, eine Brücke, sie ist in der Türkei, dann eine Brücke irgendwo im fernen Osten, wo es heiß ist. Ist es Laos? Nicht zu sagen. Haben dort einen Mann verloren, wir haben Hans dort verloren. Dann eine Brücke in Virginia, eine Brücke über den Rappahannock River und eine andere Brücke in Kalifornien. »Wir bewerben uns jetzt um die Staatsbürgerschaft und wir gehen zum Unterricht in einem kleinen heißen Raum hinter einem Postamt, wo es immer nach Leim riecht. Es ist 1963, November, und als wir hören, dass Kennedy in Dallas ermordet wurde, weinen wir. Und als der kleine Junge am Sarg seines Vaters salutiert, denkt sie, der Junge ist in Sicherheit. Und das bringt Erinnerungen an einen Brand zurück, an einen großen Brand und großes Leid.« »Was für ein Junge!« Sie träumt von dem Jungen, es bereitet ihr Kopfschmerzen, und der Mann stirbt. Helmut Borenz stirbt, und sie und die Kinder leben in Carmel, in Kalifornien, in einem Haus in kann das Straßenschild nicht sehen, es ist in der toten Zone, wie das Ruderboot, wie der Picknicktisch auf dem Rasen, es ist in der toten Zone, wie Warschau.« Die Kinder gehen fort, sie besucht bei einem nach dem anderen die Abschlussfeier in der Schule und ihre Hüfte schmerzt. Einer stirbt in Vietnam, den anderen geht es gut, einer baut Brücken. Ihr Name ist Johanna Borenz und wenn sie spät nachts allein ist, denkt sie manchmal in der tickenden Dunkelheit, der Junge ist in Sicherheit. Johnny sah zu ihnen auf, sein Kopf fühlte sich merkwürdig an. Dieses eigenartige Licht um Wysack herum war verschwunden, er war wieder er selbst, aber er fühlte sich schwach und elend. Er betrachtete einen Augenblick das Bild in seinen Händen, dann gab er es zurück. »Johnny«, sagte Brown, »alles in Ordnung?« »Müde«, murmelte er. »Können Sie uns erzählen, was mit Ihnen los war?« Er sah Wysack an. »Ihre Mutter lebt«, sagte er. »Nein, Johnny, sie ist vor vielen Jahren gestorben im Krieg.« »Ein Lastwagen mit deutschen Soldaten hatte sie durch die Schaufensterscheibe in einen Uhrenladen geschleudert«, sagte Johnny. »Sie wachte in einem Krankenhaus auf und litt an Amnesie. Sie hatte keinen Ausweis, keine Papiere bei sich. Sie nahm den Namen Johanna... sowieso an, ich habe das nicht richtig mitbekommen. Aber als der Krieg vorbei war, ging sie in die Schweiz und heiratete einen Schweizer Ingenieur, glaube ich. Er hatte sich auf Brückenbau spezialisiert und sein Name war Helmut Borenz. Als verheiratete Frau heißt sie Johanna Borenz.« Die Augen der Krankenschwester waren größer und größer geworden. Dr. Browns Gesicht wirkte verkrampft. Vielleicht dachte er, dass Johnny sie auf den Arm nehmen wollte, vielleicht hatte er es aber auch nur nicht gern, dass seine hübsche Testreihe unterbrochen wurde, aber Wysacks Gesicht war ernst und nachdenklich. »Sie und Helmut Borenz hatten 4 Kinder«, sagte Johnny mit der gleichen ruhigen, verschwommenen Stimme. »Sein Beruf führte ihn in aller Welt herum. Er war eine Weile in der Türkei, irgendwo im fernen Osten, Laos, glaube ich, vielleicht Kambodscha. Dann kam er hierher, zuerst nach Virginia, dann an einige andere Orte, die ich nicht mitbekommen habe, und schließlich nach Kalifornien. Er und Johanna wurden amerikanische Staatsbürger. Helmut Borenz ist tot. Eins der Kinder, die sie hatten, ist ebenfalls tot. Die anderen leben, und es geht allen gut. Aber manchmal... träumt sie von ihnen, und in diesen Träumen denkt sie immer, der Junge ist in Sicherheit, aber sie erinnert sich nicht mehr an ihren Namen. Vielleicht glaubt sie, dass es zu spät ist? »Kalifornien?«, sagte Wysack nachdenklich. »Sam«, sagte Dr. Brown, »Sie dürfen das wirklich nicht ermutigen.« »Wo?«, in Kalifornien, John? Carmel, am Meer. Aber ich konnte die Straße nicht erkennen. Sie war da, aber ich konnte sie nicht sehen. Sie war in der toten Zone. Wie der Picknicktisch und das Ruderboot. Aber sie ist in Carmel, Kalifornien. Johanna Borenz. Sie ist nicht alt. Nein, natürlich wäre sie noch nicht alt, sagte Sam Wysack im gleichen, nachdenklichen, distanzierten Tonfall. Sie war ja erst 24, als die Deutschen in Polen einmarschierten. »Dr. Wysack, ich muss darauf bestehen«, sagte Brown barsch. Wysack schien aus tiefem Nachdenken zu erwachen. Er sah sich um, als würde er seinen jüngeren Kollegen erst jetzt bemerken. »Natürlich«, sagte er, »natürlich müssen Sie darauf bestehen.« Und John hat seine Frage-und-Antwort-Periode gehabt. Allerdings glaube ich, dass er uns mehr gesagt hat, als wir ihm sagen konnten. »Das ist Unsinn«, sagte Brown höflich, und Johnny dachte, er hat Angst. Heidenangst. Wysack lächelte Brown an, dann die Krankenschwester. Sie wiederum betrachtete Johnny wie einen Tiger in einem armselig zurechtgezimmerten Käfig. »Sprechen Sie mit niemandem darüber, Schwester. Nicht mit der Oberschwester, nicht mit Ihrer Mutter, Ihrem Bruder, Ihrem Geliebten oder Ihrem Priester. Verstanden?« »Ja, Doktor«, sagte die Krankenschwester. »Aber sie wird darüber reden«, dachte Johnny, und er sah Wysack an. »Und er weiß es.« Er schlief fast den ganzen Nachmittag. Gegen 16 Uhr wurde er durch den Flur zum Fahrstuhl geschoben, nach unten in die Neurologie gebracht, und es wurden weitere Tests durchgeführt. Johnny weinte. Er schien über viele Funktionen des Körpers wenig Kontrolle zu haben, was Erwachsenen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Auf dem Rückweg nach oben konnte er den Urin nicht halten und musste wie ein Baby trockengelegt werden. Die erste, aber bei weitem nicht die letzte Welle tiefer Depression schwemmte über ihn hinweg und er wünschte sich, tot zu sein. Selbstmitleid begleitete diese Depression und er dachte daran, wie unfair das war. Es war ihm ergangen wie Rip Van Winkle. Er konnte nicht mehr gehen. Sein Mädchen hatte einen anderen Mann geheiratet und seine Mutter befand sich in den Klauen religiösen Wahnsinns. Vor ihm schien nichts mehr zu liegen, was das Leben lebenswert machen konnte. Als er wieder in seinem Zimmer lag, fragte ihn die Schwester, ob er noch einen Wunsch habe. Hätte Marie Dienst gehabt, hätte Johnny um Eiswasser gebeten, aber sie war um 15 Uhr gegangen. »Nein«, sagte er und drehte sich mit dem Gesicht zur Wand. Nach kurzer Zeit schlief er ein.